Dann begrüße ich euch ganz herzlich zu der Veranstaltung, warum sich gesellschaftliche Verhältnisse nicht dekonstruieren lassen oder warum Feminismus und marxische Theorie zusammengehören. Veranstaltet von LAOC, der Gruppe Latente Aggression und Organisierte Kritik, der Basisgruppe Antifaschismus und der Rosa-Luxemburg-Initiative in Bremen. Vielleicht fange ich einfach gleich an mit der Vorstellung von dir. Das ist Tove Soiland, feministische Theoretikerin, initiierte 2003 in der Wochenzeitung in der Schweiz den sogenannten Genderstreit, wo es um die erkenntnistheoretischen Grundlagen des Genderbegriffes geht. Sie hat im Moment Lehraufträge unter anderem in Hannover und Zürich. Ist richtig. Und promovierte 2008 mit dem Thema Luce-Erie Gerays Denken der sexuellen Differenz, eine dritte Position zwischen Lacan und den Historisten, in dem es so ein bisschen um den seit mehreren Jahrzehnten ausgetragenen Streit zwischen Differenz- und Gleichheitsfeminismus geht, so in die Richtung. Um es jetzt ein bisschen verkürzt darzustellen. Genau. Was uns auf jeden Fall wichtig wäre für diese Veranstaltung, dass wir das Thema, das wir heute behandeln, ein sehr sensibles ist und was wir als veranstaltende Gruppen auf jeden Fall voranschieben wollen, dass es uns nicht darum geht, einen Angriff auf Lebensentwürfe irgendwie zu starten, sondern es vielmehr um theoretische Entwicklungen geht, die sozusagen zu einer feministischen Politik geführt haben oder die sozusagen heute als aktuell in feministischer Politik verhandelt werden. Insofern würde ich euch nachher auch für die Diskussion euch ans Herz legen, dass ihr bitte ein bisschen aufpasst, wie ihr bestimmte Sachen formuliert. Und es geht auch nicht darum, hier Kontroversen nicht austragen zu können, aber dass die Form des Umgangs, ein solidarischer Umgang, auf jeden Fall total wichtig ist. Und ansonsten würde ich jetzt an dich abgeben. Ja, also vielen Dank für die freundliche und nette Einführung und auch für die Einladung hier nach Bremen. Ich freue mich sehr, hier im Rahmen des Infoladens zu euch, zu Ihnen sprechen zu können. Ja, zum Thema meines Vortrags. Also ich werde ungefähr 50 Minuten sprechen und dann hoffe ich, dass wir in eine fruchtbare Diskussion kommen können. Ich mache ein paar Vorbemerkungen, weil ja es vielleicht auch ein Thema ist, zu dem ich spreche, eine Kritik an einer gewissen Entwicklung im Rahmen des Feminismus, die ja mir teilweise auch problematisch scheint, aber ich mache ein paar Vorbemerkungen, wie ich meine Kritik nicht verstanden wissen möchte, respektive was mich überhaupt veranlasst hat zu einer Kritik, die ich jetzt mal so grob die Vorstellung von der Dekonstruierbarkeit der Geschlechterverhältnisse nenne. Das eine ist, ich habe eigentlich in diesem Genderstreit auf eine Kritik am Feminismus geübt, die von Seiten der Queer Theory geübt wurde seit, sagen wir, Mitte der 90er Jahre. Also ich verstehe mich eigentlich eher als eine Verteidigerin des Feminismus, wenn es diese Kritik, dass der Feminismus gewisse patriarchale Konstrukte fortschreiben würde oder befestigen würde, wenn es diese Kritik von queerer Seite nicht gegeben hätte, hätte ich auch selber nicht darauf reagiert. Ich hätte mich, glaube ich, gar nicht so sehr mit der Queer-Theorie und den ganzen Entwicklungen darin auseinandergesetzt. Weil ich aber gesehen habe, dass es zunehmend schwierig, also eine Zeit lang war es zunehmend schwierig, von Feminismus zu sprechen. Jetzt ist es so, dass man von Queer-Feminismus sprechen quasi muss. Also man kann auch nicht mehr einfach nur von Feminismus sprechen. Und inhaltlich habe ich den Eindruck, es hat so etwas wie eine Ablösung oder eine Gleichsetzung gegeben. Also mit Queer meint man heute eigentlich eine Beerbung des Feminismus. Und ich möchte einfach nochmals ein bisschen in die Geschichte zurückgehen von dieser ganzen Begriffsentwicklung, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir heute selbstverständlich diese Gleichsetzung machen oder auch so etwas in der ganzen Theoriedebatte haben wir eine Gleichsetzung von queeren Ansätzen, dass das die Beerbung oder die Radikalisierung oder die Weiterführung des Feminismus ist. Ich möchte fragen, wie es dazu gekommen ist, dass das eine gewisse Selbstverständlichkeit erreicht hat. Und Dazu ist es aber ganz wichtig, ich meine damit nicht queere Lebenszusammenhänge. Also ich lebe selber teilweise in solchen Lebenszusammenhängen. Das ist nicht mein Punkt. Also wie die Menschen privat leben, das ist nicht die Frage, sondern ich sehe eine gewisse theoretische Verschiebung in den Grundkonzepten, mit denen wir sowohl das Geschlechterverhältnis denken, wie das, was die kapitalistischen Rahmenbedingungen sind, eine Verschiebung in der Begrifflichkeit, die mich besorgt. Und das war eigentlich mein Anliegen, weil ich glaube, dass so etwas wie eine Erodierung auch stattgefunden hat, gerade wenn es um die Thematisierung von Geschlechterverhältnissen geht, eine Erodierung, was eigentlich ursprünglich gesellschaftstheoretische Kategorien waren. Und da glaube ich, dass wir mehr wieder in die Traditionen zurückgehen müssen, obwohl ich mir bewusst bin, dass ich mich da quasi in zwei Seiten in die Nesseln setze. Also das eine ist, wenn ich diese Kritik mache, dann tue ich das im Rahmen dessen, dass ich mich selber als Feministin verstehe. Das andere ist, wenn ich sage, gewisse Grundkonzepte des Marxismus fehlen mir aber in dieser ganzen kulturalistischen Weiterentwicklung des Feminismus auch, dann habe ich auf der anderen Seite auch ein Problem natürlich mit einem traditionellen Marxismus. Also ich glaube auf der anderen Seite auch, dass es keine Kapitalismuskritik gibt gegenwärtig, die nicht ganz zentral von den Verschiebungen in den Geschlechterverhältnissen ausgeht, die wir gegenwärtig erleben. Also eine Kapitalismuskritik, die nicht Geschlecht als das zentrale Thema in die Mitte stellt, ist für mich für heutige Verhältnis, also ich spreche jetzt vor allem von weit entwickelten kapitalistischen Gesellschaften wie der unsere, eine solche Kritik ist für mich heute eigentlich gar nicht mehr möglich. Das heißt, also ich habe auf der einen Seite eine Debatte mit traditionellen Marxisten, die dann finden, das sei irgendwie auch nicht mehr das ein richtiger Marxismus, was ich vertrete, und auf der anderen Seite habe ich die Debatte mit der queeren Weiterentwicklung des Feminismus. Ja, das ist so, eigentlich möchte ich das vermitteln oder darin eine dritte Position auch einnehmen. Ich glaube, dass es durch eine gewisse Entwicklung auch an den Universitäten so etwas wie ein Verlust auch gibt am Wissen, woher wir eigentlich unsere Begriffe haben. Und was ich um diese vielleicht manchmal etwas hitzig geführte Debatte zu entschärfen, was ich versuchen möchte heute Abend, ist ein Rückblick, eine Theoriegeschichte quasi, wie es zu dieser Vorstellung kam, dass der Feminismus erstens eine Kritik der Heteronormativität zu sein habe und folglich zweitens eine Kritik der Zweigeschlechtlichkeit, also dass der Feminismus verstanden wird als das, was die Zweigeschlechtlichkeit überwinden soll. Das ist quasi jetzt auf einen einfachen Nenner gebracht, das, was ich mit queer meine. Daraus hat sich ja auch die Kritik entwickelt, dass das Subjekt des Feminismus, also das Kollektiv, ein feministisches Kollektiv, dass das eben selber auch problematisch ist oder problematisch wurde. Also ich möchte verstehen, wie es zu dieser Vorstellung kam, dass die Geschlechter in dieser Weise zu dekonstruieren sind und auch, dass es ein politisches Anliegen ist, die Geschlechter zu dekonstruieren auf der einen Seite und auch, dass es möglich sei, die Geschlechter auf diese Weise zu dekonstruieren. Dazu lehne ich mich unter anderem an eine Weiterentwicklung, also für mich sind viele Ansätze des französischen Poststrukturalismus eine Weiterentwicklung des Marxismus. Ich bin mir bewusst, dass ich damit auch ein anderes Verständnis des Poststrukturalismus habe, als wie es teilweise in der Queer-Theorie zirkuliert. Ich lehne mich daran an, und ganz wichtig darin sind auch Ansätze, die sich dabei auf Jacques Lacan beziehen, also beispielsweise wie Slavoj Žižek und die Schule von Ljubljana das heute praktiziert. Und von Žižek übernehme ich auch die Überlegung, dass die ganzen kulturellen Kämpfe, zu denen ich die Queer-Politiken, die Sexual Politics, wie es im Englischen heißt, zähle, dass die im Rahmen von einer kapitalistischen Erneuerung stehen und dass sie diese diesen Rückbezug auf die kapitalistischen Rahmenbedingungen teilweise zu wenig reflektieren. Jetzt die Frage. Meine Überlegung ist, dass es nicht möglich ist, in dieser, ich muss vielleicht das vorweg sagen, ich glaube, dass ich sogar dasselbe Ziel habe wie die Queer-Theorie oder wie eben die Bewegung, die davon ausgeht, dass wir die Geschlechter dekonstruieren können. Ich glaube, dass ich sogar dasselbe Ziel habe, nämlich, dass es einmal keine Rolle mehr spielen würde, ob wir Frauen oder Männer sind, wenn es um die Frage einer Hierarchisierung geht. Ich glaube aber, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir dieses Ziel erreichen können. Ich sage dabei manchmal, um das etwas plastischer zu machen, Marx hatte ja auch das Anliegen, dass es einmal keine Arbeiterklasse mehr geben würde. Aber er hat nicht damit angefangen, den Arbeitern zu sagen, sie sollten sich nicht mehr als Arbeiter definieren. Also in diesem Zusammenhang würde dieses Anliegen absurd wirken. Aber im Bereich der Geschlechterverhältnisse war die Kritik, also wenn man sich das historisch anschaut, die Kritik an einem Kollektiv, wir Frauen, wie man heute so quasi rückblickend sagt, die kam relativ schnell, wenn man das historisch betrachtet, war diese Kritik, dass wir uns gar nicht auf unser Frausein beziehen sollen, das finden sich schon Quellen in den 70er Jahren. Also währenddem die Arbeiterbewegung eine lange Tradition hat, wo es selbstverständlich war, dass sie als Arbeiter kämpften, war es im Feminismus, in der Frauenbewegung, das merkwürdige Phänomen, dass eine Selbstkritik an der eigenen Kategorie eigentlich ganz, ganz rasch einsetzte, sobald diese Bewegung sich in Bewegung setzte. Und ich glaube, dass das auch zu Schwierigkeiten geführt hat oder zu Hemmnissen in der Weiterentwicklung oder zu einer Schwächung überhaupt der Bewegung. Mein Problem an der Vorstellung, dass wir uns von einem feministischen Kollektiv in dieser Weise verabschieden müssen, ist das folgende. Ich glaube, und ich stelle jetzt meine Hauptthesen an den Beginn, ich glaube, dass wir, was wir gegenwärtig erleben, also nochmals, ich spreche nur von quasi weit entwickelten kapitalistischen Gesellschaften, Zentraleuropa, USA, Kanada. Ich glaube, dass wir in diesen Gesellschaften gegenwärtig etwas erleben durch die ganzen kapitalistischen Entwicklungen, die zu einer neuen, verstärkten Hierarchisierung zwischen den Geschlechtern führen wird. Ich glaube aber, dass diese Hierarchie heute sich nicht mehr über normative Geschlechtszuschreibungen, über Geschlechterstereotype herstellt, sondern auf andere Weise. Ich glaube deshalb auch, dass wir, was in diesem Bereich des Überbaus geschieht, also was wir Ideologiekritik nennen, für die Geschlechterverhältnisse heute anders thematisieren müssen. Also während in der ganzen Queer-Diskussion davon ausgegangen wird, dass unser Hauptfeind auch im Bereich der Geschlechterverhältnisse normative Geschlechtszuschreibungen sind, also Geschlechterstereotype, eben eine Einteilung in normative Männlichkeit oder Weiblichkeit, also das meine ich mit normativ vermittelt. Ich glaube, dass das, was wir gegenwärtig erleben, zwar zu einer Hierarchisierung weiterführen wird oder sie sich wieder verschärfen wird, aber dass diese Hierarchie sich nicht mehr normativ vermittelt. Das heißt für mich auch, dass wir uns überlegen müssen, wie wir im Bereich der Geschlechterverhältnisse überhaupt über Ideologiekritik nachdenken. Ich meine nämlich, dass die alte Vorstellung im Marxismus, dass Ideologien immer in einem Zusammenhang mit den Produktionsverhältnissen gesehen werden müssen, dass in der ganzen Entwicklung der Geschlechtertheorien sich hier etwas entknüpft oder entkoppelt hat. Die ideologische Ebene hat sich, das ist meine These, entkoppelt von Veränderungen in den Produktionsverhältnissen, und zwar in einer Weise, die dazu geführt hat, dass manche der Anliegen, wie sie in der Queer-Theorie formuliert werden, sich verknüpfen mit gegenwärtig hegemonial werdenden Geschlechterpolitiken. Also ich gehe davon aus, dass es eine gewisse Passfähigkeit gibt, ich werde das ausführen, zwischen einem queeren Denkstil und den Geschlechterregime des Neoliberalismus jetzt auf einer ideologischen Ebene gesehen. Eine Passfähigkeit, die sicher nicht beabsichtigt war, aber die wir im Nachhinein reflektieren müssen. Warum spreche ich davon, dass es hier eine Passfähigkeit gibt oder wie komme ich überhaupt zu dieser Aussage? Was mich zum Nachdenken veranlasst hat, ist Folgendes. Wenn wir das von der Theoriegeschichte her betrachten, sehen wir, dass seit den 90er Jahren es eigentlich erst dieses Verständnis in der Geschlechtertheorie gibt, dass Geschlechter auf normativen Festschreibungen beruhen. Also ich bin in die Frauenbewegung gekommen in den 70er Jahren, in den 80er Jahren und die Frage von Identität oder von Normativität war damals überhaupt nicht zentral. Also ich habe eigentlich erst durch die ganze Entwicklung in der Gender-Theorie oder in der Queer-Theorie gehört, dass wir damals Identitäten befestigt hätten. Das Wort Identität gab es so in den 80er Jahren noch nicht. Das heißt, die ganze Fokussierung auf normative Geschlechtsidentitäten, also was eine mögliche Übersetzung vom englischen Gender ist, die kommt eigentlich erst in den 90er Jahren auf und die Verpflichtung des Feminismus auf die Kritik normativer Geschlechtsidentitäten, also dass Feminismus gleich Kritik an normativer Geschlechtsidentität, diese Gleichung entsteht erst in den 90er Jahren. Jetzt, wenn man das vergleicht mit der Entwicklung gesamtgesellschaftlich, also wenn beispielsweise das, was Louis Althusser die ideologischen Staatsapparate genannt hat, dann muss man feststellen, dass das eigentlich in derselben Zeit ist, wie das, was von staatlicher Seite herkommt, ebenfalls eine solche Kritik macht an normativen Vorstellungen. Es ist nämlich die Zeit, in der der Staat, die ideologischen Staatsapparate, auch die Privatwirtschaft, die Schulen, die öffentlichen Einrichtungen ebenfalls dazu übergehen, ein fortschrittliches, aufgeklärtes Geschlechterleitbild zu propagieren. Also wenn man das vergleicht, ein staatliches Programm der 50er Jahre, des Fordismus, mit den 90er Jahren, muss man einfach feststellen, in den 90er Jahren finden wir von offizieller Seite her keine Äußerungen mehr, man wolle traditionelle Geschlechterrollen festschreiben. Das heißt, wir haben die merkwürdige Koinzidenz, dass in den 90er Jahren eine Bewegung auftaucht auf theoretischer Ebene, die die Kritik an Normen ins Zentrum stellt, zeitgleich mit einem ziemlich, würde ich mal sagen, radikalen Paradigmenwechsel in den offiziellen staatlich propagierten Geschlechterleitbildern. Und dieses Zusammenfallen, also das Zusammenfallen von Kritik auf der einen Seite und dem Paradigmenwechsel in den Machtstrukturen auf der anderen Seite, dieses Zusammenfallen hat mich bewogen, genauer nachzufragen, wie das eigentlich entstehen konnte, dass sich eine Bewegung als radikal kritisch versteht, auch sicher ist, dass sie die Subversion auf ihrer Seite hat, in einer Zeit, wo genau diese Normen gesamtgesellschaftlich zum ersten Mal vermutlich in unserer Gesellschaft überhaupt beginnen, massiv an Bedeutung zu verlieren. Das heißt, ich habe damit begonnen, das Auftauchen dieser Normenkritik und die Verpflichtung des Feminismus auf eine Normenkritik selber zeithistorisch zu verorten. Es gibt, wenn man sich ein Handbuch in Gender Studies anschaut, dann gibt es so etwas wie eine Fortschrittserzählung. Also der Feminismus hätte eben früher einmal ein Differenzparadigma gehabt, sei dann quasi zur Gleichheit übergegangen und mittlerweile sei der fortschrittlichste Standpunkt, dass man die Zweigeschlechtlichkeit und die Kategorie Geschlecht überhaupt kritisiere oder überwinde. Also es gibt so etwas wie eben eine Fortschrittserzählung und ich versuche gegenüber dieser Erzählung auf Distanz zu gehen und das Aufkommen, dass uns das quasi in einem linken Kontext so einleuchtet, selber zeithistorisch zu verorten. Um das zu machen, möchte ich einen kurzen Rückblick auf die institutionellen und auch theoretischen Rahmenbedingungen, in denen dieses Queer-Paradigma aufgekommen ist. Ich möchte einen kurzen Rückblick darauf machen, um von dort aus nochmals zu fragen, was eigentlich, wenn man das vergleicht, was an gesellschaftstheoretischen Konzepten aus dieser Entwicklung hervorgegangen ist, was ursprünglich Geschlechterverhältnisse eigentlich meinten in einem linken, in einem sozialistischen Kontext. Bevor ich diesen institutionellen Rückblick mache, nochmals einfach eine Begriffsklärung, was ich mit, ich habe jetzt etwas ungenau manchmal von Gender und manchmal von Queer gesprochen, ich verwende das auch synonym einfach deshalb, weil ich meine mit Queer eigentlich einfach den radikalsten Standpunkt, der im Rahmen der ganzen Gender Studies so eingenommen wird. Und um das nochmals einfach auszuformulieren, was ich damit meine, diese Vorstellung, also dass die Geschlechter auf einer, oder dass die Effekte der Macht in der Konstruktion von Geschlechtern, dass die darin bestehen, kohärente geschlechtliche Identitäten hervorzubringen. Und dass folglich die Kritik, die daran anschließt, und das subversive Selbstverständnis, das daran anschließt, in der Vorstellung besteht, dass die Veruneindeutigung dieser klaren Geschlechtergrenzen oder Zuschreibungen, dass das eigentlich unser Ziel sein sollte. Also das meine ich, wenn ich vom Gender-Konzept oder von Queer spreche. Ich sage auch manchmal einfach das dekonstruktive Gender-Verständnis. Also zu diesem institutionellen Rückblick. Die Queer-Theorie hat eigentlich ihre Wurzeln in den Culture Studies in den USA. Also entschuldigt diejenigen, die das schon wissen. Ich mache diesen Rückblick einfach, weil es mir wichtig ist, sich das nochmals zu vergegenwärtigen. Die Culture Studies selber, die sind ja ursprünglich in England entstanden, und zwar aus dem Wunsch heraus, einem einseitigen Ökonomismus, also in den 60er Jahren im Westen, ein Marxismus, der nicht diesen einseitigen Ökonomismus des Ostmarxismus aufsaß, etwas entgegenhalten zu können. Also das war Stuart Hall, es war die Rezeption von Gramsci, teilweise wurde dann auch Althusser rezipiert, und der Wunsch, sich mit kulturellen Phänomenen zu befassen, war eigentlich eben nicht einfach alles aus einem einseitigen Verständnis des Ökonomischen herzuleiten. Als die Culture Studies noch in England war, war es aber ganz klar, das war ein marxistisches Anliegen, also Stuart Hall hat sich als Marxist verstanden, es war keine Kritik oder Verabschiedung des Marxismus, sondern der Versuch, ein genuin westlicher Marxismus zu entwickeln. Diese Verknüpfung, also auch die Vorstellung, dass wenn wir uns mit kulturellen Phänomenen beschäftigen, dass das immer eine Verknüpfung hat mit den Produktionsverhältnissen, dass man es als Wechselwirkung betrachten muss. Genau diese Verknüpfung ist teilweise und mit der Zeit sogar ganz verloren gegangen, als die Culture Studies in die USA übersiedelten. In den USA stießen die Culture Studies auf eine breite Bewegung, soziale Bewegung, so etwas wie eine Regenbogenkoalition, und in ihrer Institutionalisierung, vor allem unter Bill Clinton, wurden sie auch sehr gefördert, haben sie sich also explizit von ihren marxistischen Wurzeln, wie sie in England noch vorhanden waren, distanziert. Also die Culture Studies in den USA haben sich entwickelt eigentlich zu einer Absetzbewegung gegenüber allen Marxismen, weil gesagt wurde, das ist eine Einschränkung, und es gab gewisse Grundannahmen des Marxismus, die man nicht mehr wollte. Zu dieser Absetzbewegung kam es, weil eine ganz bestimmte Rezeption des französischen Poststrukturalismus in den USA Einzug hielt im Rahmen dieser Culture Studies. Und ich betone, dass es ist eine spezifische Version des Poststrukturalismus. Und was wir heute hier vor allem in Deutschland auch unter Poststrukturalismus rezipieren, also wenn beispielsweise gesagt wird, Geschlechter sind sprachliche Positionen, es ist ein soziales Konstrukt, das kann man dekonstruieren, also die ganzen Begrifflichkeiten, in denen wir sprechen, das ist eigentlich ein Exportprodukt, das von Frankreich über die USA zu uns kommt. Also wenn man sich die Originaltexte im französischen Sprachraum anschaut, dann gibt es diese Vorstellung in dieser Weise so eigentlich nicht. Also ich finde das ganz zentral. In dieser ganzen Debatte wird immer so getan, also es gibt so eine Gleichsetzung von Gender und Queer und Poststrukturalismus und dann weiß man, worum es sich handelt. Nämlich es ist etwas Performatives oder sprachlich konstruiert und man kann es auf der sprachlichen Ebene auch dekonstruieren. Die Grundannahme, die von diesem, man sprach dann auch vom Postmarxismus und ganz zentral dabei sind Chantal Mouffe und Ernest Laclau mit ihrem radikaldemokratischen Projekt. Also die Grundannahme hier lautet, oder vor allem Laclau hat das so formuliert, alle gesellschaftlichen Verhältnisse sind immer in Sinnverhältnissen, also in sprachlichen Verhältnissen begründet. Und der Vorwurf an die traditionellen Kategorien der Gesellschaftstheorie lautete dann, diese reproduzieren oder reifizieren eigentlich genau die Kategorien, die man dekonstruieren sollte. Also es war das Anliegen, die Kategorien, in denen die traditionellen Sozialwissenschaften denken, es war dieses Anliegen, diese Kategorien selber zu befragen oder eben, wie es dann hieß, diese zu dekonstruieren, weil das Argument lautete, dass diese Kategorien selbst Machtverhältnisse darstellen oder solche Macht ausüben. Also um das in die Theoriesprache zu übersetzen, wie das dann genannt wurde, es ging darum, die Kategorien daraufhin zu befragen, dass sie selber Setzungen vornehmen. Das war die berühmte Essentialismuskritik. Also im Bereich der Geschlechterverhältnisse, das kennt ihr alle, sprach man dann davon, es würde ein normatives Frausein oder ein normatives Mannsein oder die normative Heterosexualität festgeschrieben, wenn wir weiterhin von Geschlechtern sprechen. Es war aber auch die Kritik an den Marxismus, dass er Klassen normativ festschreibe oder die Identität der Klassen befestigen würde, wenn in einer traditionellen Gesellschaftstheorie weiterhin der Begriff der Klasse verwendet würde. Was hier also an die Stelle einer traditionellen kritischen Theorie trat, war das Anliegen einer Deontologisierung. Also man wollte von den Wesenheiten, die man unterstellte, dass das reproduziert würde, wegkommen. Und das ist eigentlich der Hintergrund dieser ganzen Identitätskämpfe, also warum die Kämpfe um Anerkennung von Differenzen, von differenten Lebensweisen und der Wunsch, dass die Identitäten sich aufweichen, auflösen, multiplizieren oder was auch immer könnten, das steht in diesem Rahmen einer Kritik an Ontologisierungen, wie das in der Theoriesprache hieß. Das heißt, wir haben das Phänomen, dass im Zuge dieser ganzen Verbindung von den Culture Studies mit sozialen Bewegungen, mit kulturellen Bewegungen, anstelle der traditionellen Sozialwissenschaften und auch anstelle der Kapitalismuskritik eine Kritik trat, die Anerkennung von Differenzen für wichtiger hielt. Also in den 90er Jahren war das wirklich vielleicht hat sich das jetzt ein bisschen geändert, aber in den 90er Jahren war das ganz klar etwas, das sich auch gegenseitig ausschloss. Ich glaube, dass dieser Postmarxismus vor allem im Bereich der Geschlechterstudien am meisten Aufwind bekam. Also es gab diese Kritik in der Soziologie, es gab sie überall, aber richtig Fuß fassen konnte der Postmarxismus vor allem in den Gender- und Queer-Studies. Also ich denke auch, dass es in diesem Bereich am meisten Rückhalt fand, weil da war der Angriffspunkt irgendwie am klarsten, nämlich eben die Geschlechter und die Vorstellung, dass die Geschlechter Grenzen überschritten werden müsse. Also die Überlegung ist klar, dass beispielsweise von Judith Butler so formuliert, die Sozialwissenschaften reproduzieren das, was sie eigentlich kritisieren wollen. Wenn wir selbstverständlich von Frauen sprechen, dann beteiligen wir uns an dieser patriarchalen Vorstellung oder Konstruktion der Aufteilung der Menschheit in Frauen und Männer und das soll man unterlassen. Das heißt, was hier eigentlich geschehen ist, und das ist das Schwierige, auch darüber zu sprechen, ist so etwas wie eine logische Fundierung. Also es scheint logisch, wenn wir davon ausgehen, dass alle gesellschaftlichen Verhältnisse in Sinnzusammenhängen wurzeln, dass es dann auch schwierig wird, diese Begriffe zu gebrauchen und dass es besser ist, eben dann beispielsweise nicht mehr von Frauen und Männern zu sprechen, sondern es gibt dann diese ganzen merkwürdigen Entwicklungen, dass man von Kreuzen und Strichen und Großen und Kleini und am Schluss weiß man gar nicht mehr, wie man sich ausdrücken soll, sprechen muss. Also wir können die Kategorien nicht mehr brauchen. Aufgrund von einer Überlegung, die zunächst einfach aussieht, wie wenn es eine logische Fundierung wäre. Also was mir immer auffällt, wenn ich in einer Debatte so spreche, ist, dass mir oft entgegengebracht wird, dass die ganzen Kritiken, Kapitalismuskritik und so, das ist ja okay, aber es gibt so etwas wie noch Fundierenderes, nämlich man muss die Kategorien auch befragen und diese Kategorien, die sind eben sprachlich konstruiert und die muss man dekonstruieren. Also ich habe dann immer das Gefühl, die Kritik versucht eine Stufe weiter unten anzusetzen und ich möchte aber fragen, ist das wirklich weiter unten? Was hat es eigentlich mit diesem Fundierungsanspruch auf sich? Mein Problem an dieser Vorstellung der Fundierung ist, dass hier etwas stillschweigend sich durchgesetzt hat, das nicht mehr in der Reflexion ist, nämlich die Vorstellung, dass diese Kategorien, wo ich jetzt ein paar Mal gesagt habe, also der traditionellen Sozialwissenschaften, dass das Identitäten seien. Also die Klasse der Arbeiter, das wurde plötzlich zur Identität der Arbeiter und wenn es eine Identität der Arbeiter ist, dann kann man es dekonstruieren. Die rassistischen Zuschreibungen wurden auch als identitäre Festschreibungen verstanden, dann kann man sie auch dekonstruieren und dasselbe mit Geschlecht. Geschlechterverhältnisse sind die Identitäten, die man dekonstruieren kann. Mein Hauptargument ist und mein Problem ist, dass das, was ich unter all diesen Kategorien verstehe, vor allem den Klassenverhältnissen oder den gesellschaftlichen Verhältnissen und den Geschlechterverhältnissen, dass das für mich keine Identitäten sind. Also das Wort Identität ist für mich in diesem Zusammenhang fehl am Platz. Aber durch diesen Fundierungsanspruch, also Klasse ist etwas Festschreiben, das ist eine Identität, ist das nicht mehr im Bewusstsein, dass damit etwas anderes gemeint war ursprünglich. Beispielsweise Marx spricht von einem Gesellschaftsverhältnis und ein Gesellschaftsverhältnis, das kann man niemals übersetzen in eine Identität, das ist etwas ganz anderes. Am radikalsten kommt das zum Ausdruck, das ist nochmal so eine Geschichte von den Rezeptionswegen, also Marx sprach von Klassen, er meinte damit ein Verhältnis. Das ging dann in die USA, dort sprach man von Classness, das schon etwas mehr Identitäres an sich hat und das wird jetzt heute im Zuge der Intersektionalitätsforschung zurückversetzt ins Deutsche und dann lesen wir plötzlich von Klassismus. Also die Kapitalismuskritik hat sich in eine Kritik am Klassismus verwandelt und das ist selbstverständlich, also niemand fragt mehr, was eigentlich begrifflich damit hier geschehen ist und was das für die Konzepte heißt, mit denen wir ursprünglich gearbeitet haben. Zu präzisieren, wenn ich von Marx spreche oder diese Konzeption eines Gesellschaftsverhältnisses verwende. Ich habe auch Probleme mit gewissen Marxismen, aber für einen feministischen, kapitalismuskritischen Ansatz scheint mir das Denken, was Marx kategorial gemacht hat, seine analytische Leistung ganz zentral und die möchte ich für das feministische Verständnis beibehalten oder es wieder hervorholen. Und zwar meine ich, dass das, was geschlechtliche Positionen auszeichnen, etwas ist, das wir mit dem, wie Marx Klassenverhältnisse gedacht hat, auch denken können und sollten. Also wenn ich sage, geschlechtliche Positionen sind für mich keine Identitäten, da muss ich erklären, was sie denn sonst sind. Ich würde sagen, es sind gesellschaftliche Verhältnisse, aber wie im Bereich von Geschlecht ist das zu denken? Also wenn Geschlecht nicht eine Identität ist, wie können wir uns das denn sonst denken? Und ich glaube, dass wir hier wirklich eine Denkfigur von Marx übernehmen können, nämlich die Positionierung in den Produktionsverhältnissen, im Produktionsprozess. Auch geschlechtliche Positionen sind für mich maßgeblich strukturiert hervorgebracht, auch auf der Ebene der Subjektivierungsweisen im Verhältnis zu den Produktionsprozessen. in Produktionsverhältnissen und den Veränderungen auch in den Produktionsverhältnissen. Um das etwas zu veranschaulichen, was damit gemeint sein könnte. Also in den 70er Jahren gab es ja die Hausarbeitsdebatte. Und eine ganz zentrale Aussage damals war, dass die Position der Frauen sich daraus definiert, quasi, dass Frauen in ihrer Arbeit immer damit verknüpft sind oder tangiert sind von all den Bereichen, die zwar für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Verhältnisse grundlegend sind, aber die in den Konzepten nicht vorkommen, weder in der bürgerlichen Ökonomie noch in den linken Kapitalismuskonzepten, nämlich im Bereich der Gratis-Hausarbeit. Seit den 70er Jahren hat sich in diesem Bereich etwas massiv verändert. Frauen sind nicht mehr nur im Bereich der Gratis-Hausarbeit mit diesem quasi anderen des Kapitalismus verknüpft, sondern sie sind heute auch in einem wesentlichen Bereich dieser ganzen Umstrukturierung der Hausarbeit wiederum tätig, nämlich im Bereich des öffentlichen oder auch privat organisierten, aber in Lohnform verrichteten Care-Sektors. Also gegenüber der Hausarbeitsdebatte der 70er Jahre hat es hier eine Verkomplizierung gegeben, die wir auch theoretisch erfassen müssen. Frauen sind heute aus historischen Gründen, also ich betone aus historischen Gründen, nicht aus anderen, in einem doppelten Bereich tangiert von Veränderungen, die in den Veränderungen der Kapitalverhältnisse angelegt sind, nämlich dass aus verschiedenen Gründen, die ich nachher noch kurz ausführen werde, sowohl im Bereich der Gratisarbeit eine große Umstrukturierung stattfindet, wie auch in diesem immer größer werdenden Bereich der in Lohnform verrichteten Care-Arbeit. Wenn man die feministische Ökonomie heute zu Rate zieht, um diese gesellschaftlichen Positionen und die Geschlechterverhältnisse in dieser Weise zu denken, dann ist ein ganz zentraler Gedanke darin, dass wir heute in einer historisch völlig neuen Situation sind, weil der Kapitalismus etwas organisieren muss, das er bisher so noch nie organisieren musste. Nämlich, dass dieser Bereich des Care-Sektors, also alle Arbeiten, die in irgendeiner Form mit Bildung, mit Pflege, mit Erziehung von Kindern, mit Sozialarbeit zu tun haben, dass dieser Sektor heute in weit entwickelten kapitalistischen Ländern der weit entwickelste Sektor ist. Und aus historischen Gründen ist es so, dass Frauen im Wesentlichen in diesem Sektor arbeiten. Also in der Schweiz sind 80% von allen Personen, die im Care-Sektor arbeiten, Frauen. Das Problem an diesem Sektor, der mittlerweile ungefähr 30% des gesamten Erwerbsvolumens ausmacht, ist, dass er für die Kapitalakkumulation nicht interessant ist. Das heißt, wir sind in einer historisch neuen Situation, wo die Profite, die der Kapitalismus machen will, in einem großen Bereich der Lohnverhältnisse nicht mehr hergestellt werden können. Und alle strukturellen Probleme, die daraus entstehen, sind Probleme, die die Geschlechterverhältnisse und die, vor allem die Frauen, die in diesem Care-Sektor arbeiten, ganz zentral tangieren. Das heißt, die gegenwärtigen Restrukturierungen, die wir erleben, also ich müsste das ausführen, das wäre ein eigener Vortrag, die tangieren das angestammte Tätigkeitsfeld von Frauen in zwei Bereichen. Einerseits werden die privaten Haushalte wieder mit neuen Aufgaben überlastet, das ist der bekannte Sozialabbau. Auf der anderen Seite sind die ganzen Lohnverhältnisse im Bereich des Care-Sektors unter einem permanenten Kostendruck, weil sie die Lohnverhältnisse sind, mit denen im Kapitalismus keine Profite erwirtschaftet werden können. Diese Positionierung, die, meine ich, stellt heute Geschlechterverhältnisse her. Und diese Positionierung, die kriegen wir nicht ins Blickfeld, wenn wir einfach davon ausgehen, dass es sich hier um normative Festschreibungen handelt. Ich glaube, dass eine Schwierigkeit in dieser Vorstellung, dass Geschlechter konstruiert würden gemäß bestimmten Normen, ein Problem darin ist, dass dieser Konstruktionsprozess damit eine gewisse Ahistorizität hat, die die Veränderungen in den Produktionsverhältnissen, die ich jetzt nur ganz grob skizzieren konnte, nicht erfassen kann. Also wir haben heute ein anderes Produktionsverhältnis als, sagen wir, im fordistischen System, das ganz anderen ökonomischen Logiken folgt, andere Probleme aufwirft. Und wenn wir von einer Norm ausgehen, von der heterosexuellen Norm, die einfach normative Männlichkeit und Weiblichkeit produziert, können wir diese Verhältnisse, die sich verändert haben auf der Ebene der Ökonomie, damit nicht erfassen. Ich würde sagen, dass das, was heute erforderlich ist, damit diese ökonomischen Probleme bewältigt werden können, für die einzelnen Männer und Frauen gerade nicht mehr darin besteht, dass sie sich klassisch normativ männlich oder weiblich verhalten, sondern dass das, was das gegenwärtige Geschlechterregime an die Menschen adressiert, wie sie sich verhalten soll, gerade darin besteht, dass sie ihren Gender flexibel handhaben sollen. Also ich glaube, dass die Vorstellung, dass wir normativ gemäß einer heterosexuellen Matrix konstruiert werden, diesen historischen Wandel nicht denken kann. In diesem Sinn würde ich sagen, diese Vorstellung von Konstruktion ist ahistorisch. Das heißt aber nicht, dass ich nicht sagen würde, die Geschlechter werden konstruiert. Aber mein Punkt ist, wir müssen uns überlegen, wie die Geschlechter heute konstruiert werden. Es gibt einen neuen Modus der Konstruktion, eine neue Form der Geschlechterideologie, die eben nicht mehr in diesem normativen Konstruktionsparadigma erfasst werden kann. Um das in ein Paradox zu fassen, also wie können wir uns dann sonst denken, wie die Geschlechter konstruiert werden? Ich würde die gegenwärtige Geschlechterideologie folgendermaßen charakterisieren. Ich meine, dass wir es mit einer Geschlechterideologie zu tun haben, die zum einen eine stillschweigende Feminisierung der Lasten bedeutet, ein Abschieben der Lasten, die nach wie vor mehrheitlich Frauen tangiert, aus historischen Gründen, wobei gleichzeitig auf ideologischer Ebene eine Dethematisierung von Geschlecht stattfindet. Also für mich ist die gegenwärtige Ideologie keine normative Zuschreibung von Geschlechtsidentitäten mehr, sondern eine Dethematisierung, ein Geschlecht soll keine Rolle mehr spielen. Das ist das, was uns von offizieller Seite her entgegengebracht wird. Die kanadische Politologin Janine Brody spricht beispielsweise davon, dass wir es heute eher mit einer schwer durchschaubaren Gleichzeitigkeit einer Intensivierung und Erodierung von Geschlecht zu tun haben. Es ist ein Nebeneinander dessen, das bedeutet, dass Geschlechter auf der einen Seite an Bedeutung verlieren, aber in einem schwer durchschaubaren Zusammenhang doch wieder reaktiviert werden. Janine Brody spricht davon, dass diese ganzen Restrukturierungen, die wir gegenwärtig erleben, also eine Art Strukturanpassungsmaßnahmen im Bereich der sozialen Reproduktion, also jetzt nicht nur für VW oder irgendeine Industrie, sondern wir haben auch eine Strukturanpassung im ganzen Bereich der sozialen Reproduktion, dass diese eher einer versteckten Geschlechteragenda folgt. Also der Staat sagt auf der einen Seite, alle erwachsenen Menschen sollen arbeiten, quasi vor dem Markt sind alle gleich, Geschlecht spielt keine Rolle mehr, die staatlichen Programme adressieren Männern und Frauen gleichermaßen als geschlechtsneutral. Auf der anderen Seite wird stillschweigend, nicht offiziell, sondern stillschweigend davon ausgegangen, dass die ganzen Mehrarbeiten, die durch den Rückzug des Wohlfahrtsstaates entstehen, irgendwo von irgendwem wieder übernommen wird. Und wir wissen, also wir sehen das bereits, das kann man statistisch feststellen, dass das in Haushalten geschieht, die Haushalte springen ein und aus strukturellen Gründen sind es meistens Frauen, die diese Arbeit wieder übernehmen. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Unterschied, ob der Staat sagt, Frauen sollen zurück an den Herd, das tut er heute nicht, das hat er in den 50er Jahren gemacht, oder ob er sagt, Frauen, ihr sollt euch entwickeln, ihr sollt euch emanzipieren, ihr sollt auf den Arbeitsmarkt gehen und diesen ganzen Bereich, was dann geschieht, wenn der Staat sich zurückzieht aus sozialen Verpflichtungen, wird stillschweigend irgendwo wieder in die Haushalte verlegt. Also ob das eine offizielle Doktrin ist oder ob es einfach geschieht, das ist für mich, wenn wir Ideologiekritik machen wollen, ganz zentral. Das heißt, mein Punkt an der Kritik von dieser Vorstellung, dass wir es immer noch mit Normen zu tun hätten, ist nicht, dass eine Queere- oder Genderkritik sich auf Ideologie konzentriert, sondern die Weise, wie sie es tut. Also um es zuzuspitzen, würde ich sagen, sie kritisiert eine Geschlechterideologie, die nicht mehr die unsere heute ist. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass wenn von offizieller Seite es schon so ist, dass eigentlich alle sind für Gleichstellung, also ich unterrichte ja häufig sehr junge Frauen und wenn ich ihnen sage, sie würden von irgendwelchen normativen Anforderungen festgeschrieben, dann verstehen sie mich nicht, weil sie werden beständig gefördert und man sagt ihnen, sie hätten alle Möglichkeiten vor sich und offen und es gibt Gleichstellungsprogramme an den Universitäten und sie fühlen sich nicht diskriminiert, sondern sie sehen doch, dass sie sollen ja gerade alles tun. Also das Problem ist, dass junge Frauen oft nicht mehr wissen, was eigentlich genau ihre Betroffenheitslage sein soll. Weil von offizieller Seite die Doktrin der Gleichstellung herrscht. Das macht es, also Janine Brody formuliert das so, dass es für Frauen zunehmend schwierig ist, überhaupt noch kollektive Ansprüche zu stellen, weil es sind ja alle bereits für Gleichstellung. Und genau diese Dethematisierung, da meine ich, gibt es eine unglückliche, also ich betone nochmals, natürlich überhaupt nicht beabsichtigte, aber eine unglückliche Passfähigkeit zu den Leitgedanken der Queer Theory, die ja auch eine Dethematisierung von Geschlecht, eine Entdramatisierung, wie es teilweise heißt, von Geschlecht anstrebt. Es gibt hier ein Zusammengehen, das nicht intendiert war. Ich meine aber, dass man das nicht wirklich umfassend versteht, wenn man es einfach als quasi eine Instrumentalisierung dieser theoretischen Konzepte jetzt durch, sagen wir, ein Gender-Training oder ein staatliches Gleichstellungsprogramm versteht. Ich meine, dass ein Teil dieser Passfähigkeit in den Konzepten, mit denen diese Verschiebung gedacht wird, gesehen werden müssen. Ich glaube, dass die Machtkonzeption in der Queer Theory einen grundlegenden blinden Fleck hat, dass sie selbstverständlich davon ausgeht, dass die Aufweichung von Identitäten immer ein Akt der Subversion ist. Wenn wir davon ausgehen, dass Macht oder Ideologie grundsätzlich normiert und damit festschreibt, ist es logisch, dass wir denken, dass das Aufweichen von Identitäten, also die Pluralisierung von Identitäten, subversiv ist. Wenn wir aber darüber nachzudenken beginnen, dass Macht heute eventuell etwas anderes tut, als zu normieren oder Identitäten festzuschreiben, dann müssen wir auch unsere Vorstellung von Subversion verändern. Ich glaube tatsächlich, dass das, was hier aus dem Blickfeld geraten ist, ist, dass an uns längst als Anforderung herantritt, was einst als Kritik aus der sozialen Bewegung gefordert wurde. Also wenn die Kritik besagte, wir müssen unsere Identitäten aufweichen, so ist das längst zu einer Anforderung an uns geworden. Man könnte auch sagen, Michel Foucault hat die schöne Formulierung einer politischen Technologie der Individuen entwickelt. Ich meine, dass das Konzept von Gender mit seiner Vorstellung, dass Gender, unser Gender, verhandelbar ist, also dass er gestaltbar ist, wenn vielleicht auch nicht individuell, so doch auf einer kollektiven Ebene, dass das, diese Vorstellung von der Verhandelbarkeit unseres Genders selber bereits zu einer politischen Technologie der Individuen geworden ist. Und zwar deshalb, weil dieses Konzept von Gender das Geschlecht auf die Ebene der Identität zurückverlagert. Also Gender übersetzt heißt unter anderem ja einfach Geschlechtsidentität. wenn es eine Identität ist, dann ist es etwas, das wir mit unserem Verhalten beeinflussen können. Das heißt, die ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse, die ich jetzt nur grob skizzieren konnte, also welche Umbrüche gegenwärtig im Kapitalismus stattfinden, dadurch, dass ein großer Teil der vormals in Haushalten gratis verrichteten Arbeiten jetzt zunehmend in die Lohnförmigkeit übergehen. Also was diese ganzen ökonomischen Verhältnisse bedeuten, wenn das verstanden wird als etwas, das wir auf der Ebene der Identitäten handhaben können, dann entsteht ein großes Problem, dass nämlich gesamtgesellschaftliche Probleme zu einer Frage des einzelnen Verhaltens umdefiniert werden. Und ich glaube, dass diese Verschiebung, diese Umdefinierung vor allem für Frauen zu einem Problem wird, weil es etwas in die Verfügungsmacht der einzelnen Frau zurückverlagert, ihr Verhalten, ihr Gender, ihr Rollenverhalten, das die einzelne Frau auf dieser Ebene nicht handhaben kann. Aber sie wird so angerufen, dass es möglich sei, das auf dieser Ebene zu handhaben. Ich glaube, dass in dieser Umdefinierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, dass dieser Begriff, wenn er als Identität verstanden wird, vor allem für Frauen große Widersprüchlichkeiten mit sich bringt. Weil wenn es am Verhalten liegt, dann kann ich es in der Tendenz selber beeinflussen. Und es verwickelt mich als Frau in unglaubliche Widersprüche, weil etwas, das ein gesellschaftliches Verhältnis wäre, als Rollenverhalten missverstanden wird. Also ich glaube deshalb, dass die ganze queere Kritik, obwohl sie sich ja immer gegen Identitätspolitiken gewehrt hat oder abgegrenzt hat, in diesem Punkt Identitätspolitik bleibt, weil sie die gesellschaftlichen Verhältnisse als Identität umdeutet oder umschrieben hat. Und ich glaube, dass das ein Missverständnis ist, was gesellschaftliche Verhältnisse eigentlich meinen. Was für mich, ich habe das kurz angetönt, was für mich am französischen Poststrukturalismus, also wenn wir Foucault oder auch die Anschlüsse an Jacques Lacan lesen, was für mich das Fruchtbare am Poststrukturalismus ist, ist, dass er, ich habe das schon mal gesagt, für mich eine Weiterentwicklung des Marxismus für gegenwärtige Gesellschaften ist. Marx hatte keine oder zu wenig Vorstellungen von dem, was Subjektivierung ist, worin Macht in der Unterwerfung der einzelnen Individuen in Subjektstrukturen wirksam ist. Er hatte ein sehr einfaches Verständnis davon. Davon, wie Menschen durch Subjektivierung auch in Machtverhältnisse eingebunden werden. Der Poststrukturalismus hat für mich die große Errungenschaft gebracht, dass er über diese Subjektivierungsweisen nachgedacht hat. Aber was er tut, ist, dass er versteht, dass es unterschiedliche Weisen der Subjektivierung denkt. Wenn wir aber alle Formen der Subjektivierung als Identitätszuschreibungen denken, dann können wir den historischen Wandel darin nicht mehr denken. Theoretisch würde ich deshalb sagen, wir müssen zwischen Subjektivierungsweisen und Identitätszuschreibungen unterscheiden. Eine Subjektivierung kann eine Identitätsfestschreibung sein, es kann aber auch etwas anderes sein. Es kann beispielsweise auch die Anrufung seit ein plurales Subjekt oder eine plurale Identität kann genauso eine machtgeleitete Subjektivierung sein. Also was all diese französischen Ansätze eigentlich thematisieren, ist, dass wir heute viel mehr als dass wir es mit Festschreibungen zu tun haben, es mit einer neuen Form von Macht zu tun haben, in deren Zentrum nicht Normen stehen, sondern die Anrufung zur Kontingenz, zur flexiblen Handhabung unserer eigenen individuellen Existenz. Um das zusammenzufassen und zu fragen, nochmals, in meinem Titel steht, gesellschaftliche Verhältnisse lassen sich nicht dekonstruieren. Was ist der Unterschied zwischen der Dekonstruktion in dieser Weise, wie ich jetzt das dargestellt habe, und dem, wie Marx Gesellschaft denkt? Was mir auffällt, ist, dass ein ganz großer Unterschied nicht mehr im Bewusstsein ist oder gedacht wird. Marx hat etwas kritisiert, das nicht sichtbar ist. Seine große geniale Leistung ist, dass er die Funktionsweise des Kapitalismus dargestellt hat in einem Punkt, der unsichtbar ist. der Mehrwert läuft nicht auf der Straße herum und die Klasse der Arbeiterschaft, die gab es nicht zur Zeit, als Marx angefangen hat, seine Theorie auszuarbeiten. Die Leistung von seiner Theorie in der Politik war, dass das zu einer Artikulation dieser Positionierung, die gerade nicht artikuliert war, geführt hat. Das heißt, was Marx gemacht hat, war, etwas zu artikulieren, das es nicht gab. Die Dekonstruktion geht den umgekehrten Weg. Sie nimmt das, was sichtbar ist, und dekonstruiert das. Das ist eigentlich genau die umgekehrte Bewegung. Sie geht davon aus, dass unser Problem das ist, was sichtbar ist, nämlich sichtbare Männer und Frauen. Das heißt, was im einen Fall das Problem ist, etwas, das sichtbar existiert und dekonstruiert werden soll, wäre in einer marxistischen Tradition genau das Umgekehrte, wir müssen das erfassen, was nicht sichtbar ist, aber von dem wir beherrscht werden. Und ich glaube, wir müssen diesen Gedanken auch für feministische Zwecke wieder fruchtbar machen. Das gibt es eigentlich noch nicht. Es gibt diese Weise der feministischen Gesellschafts- und Kapitalismuskritik noch nicht, aber in dieser Weise würde ich selber gern weiterdenken. Was würde es heißen, diese Denkfigur von Marx, dass das unser Problem das ist, was wir gerade nicht wissen, was erst artikuliert werden muss, was würde das feministisch gewendet heißen? Es würde heißen, dass das, was Marx im Bereich der Arbeiterklasse thematisiert hat, erweitert und anders verstanden werden muss. Es sind nicht mehr die Arbeiter in Fabriken, die Probleme haben, sondern es ist eine Positionierung im Bereich der ganzen Produktionsverhältnisse, von denen Frauen in doppelter Weise tangiert sind, nämlich der ganze unbezahlte Bereich in den Haushalten und der ganze Bereich der bezahlten Care-Arbeit, wo heute die größten Restrukturierungen stattfinden und auch der größte ökonomische Druck darauf basiert. Also wenn wir fragen, wie der Kapitalismus sich heute eigentlich hält, warum er so stabil ist, müssen wir diese Verschiebungen sowohl in den privaten Haushalten wie im bezahlten Care-Sektor anschauen und die Position darin artikulieren. Und eine solche Artikulation wäre für mich ein neues feministisches Kollektiv. Das ist keine Identität. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Also wenn die dekonstruktive Kritik am Subjekt des Feminismus eigentlich dieses Kollektiv auflösen wollte, dann meine ich, müssen wir genau die umgekehrte Bewegung gehen. Wir müssen ein solches Kollektiv eher artikulieren. Man kann auch sagen, dass die frühe Kritik, die eingesetzt hat an der Frauenbewegung, dass wir uns nie von diesem Kollektiv verabschieden sollen, dass die einen ganz paradoxen Effekt gehabt hat. Sie hat nämlich Frauen zurück an den Ort geschoben, wo sie historisch gesehen im Kapitalismus schon immer waren, nämlich in einer Position zu sein, die irgendwie nicht vorkommt und deren Anliegen und Interessen weder in traditionellen linken Marxismus noch in der bürgerlichen Ökonomie als überhaupt Position vorkommt. Also die Auflösung dieser Position, bevor sie sich artikulieren konnte, wenn man das zuspitzen will, muss man sagen, dass die queere Kritik am Feminismus eigentlich genau die Position wieder verstärkt hat oder neu eingesetzt hat, in denen Frauen im Kapitalismus aus historischen Gründen schon immer waren. Das ist jetzt eine provokative Zuspitzung zum Abschluss. Ja, ich danke euch vorerst.